Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Genau, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen. Wir hier in Hamm haben ein Projekt. Interkulturelle Hammer Interviews heißt unser Projekt. Wir machen Workshops für Frauen, Gruppentreffen zum Erfahrungsaustausch und eben Interviewaufzeichnungen mit den Lebensgeschichten von Frauen, die in Hamm eine zweite Heimat gefunden haben. Über die Webseite von FUGE, Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung, können Sie uns, unsere Geschichten und unsere Aktivitäten finden. Wir alle in der Gruppe leben und arbeiten in Hamm und Umgebung und engagieren uns in der Gesellschaft vor Ort. Wir alle haben Geschichten von mehr als einer Heimat zu erzählen. Erfahrungen von Frauen über Flucht, Asyl, Krieg, Gewalt, Diskriminierung, Verlust, Neubeginn, Vorurteile, Zuversicht, Verzweiflung, Erfolg. Wir stehen zu unseren Geschichten. Wir haben sie aufgezeichnet und online archiviert, denn wir solidarisieren uns mit allen, die ähnliche Lebensgeschichten haben wie wir. Wir haben uns entschlossen, unsere Lebensgeschichten zu erzählen, auch wenn das nicht einfach war, um euch zu ermutigen und zu stärken. Wir sind viele und wir Frauen, schreiben Geschichte, indem wir unsere Geschichten erzählen. Mit dieser Sendereihe wagen wir uns noch einen Schritt mehr nach vorn, hörbar nahe. Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan doon ang marami kong alaala. Kaya't bigla akong lumuha. Dahil ako'y sabik na sa lalawigan kong minumutya. Dieses Lied bedeutet, ich habe einen Brief bekommen und da stand die ganze Erinnerung von meiner Heimat. Und deswegen habe ich ein bisschen geweint, weil ich vermisse meine Heimat. Das philippinische Lied über die Sehnsucht nach der Heimat hat Felicitas für uns in ihrem Interview gesungen. Genauso wie auch Isabels Liedzitat Gracias a la vida Teil ihres Interviews war. Im letzten Jahr sind wir die Sache mit den Interviewaufnahmen mal noch etwas anders angegangen. Junge Frauen haben sich im Workshop mit Erzählen, Zuhören und Aufnahmetechnik beschäftigt. Einige schöne eigene Audioproduktionen waren das Ergebnis. Hier ist eine Unterhaltung, oder nennen wir es mal ein Podcast-Chat, produziert von Mirjam und Hevi, über mehr oder weniger sichere Orte und das Gefühl von Heimat. Beide, Mirjam und Hevi, gehen in Hamm zur Schule und sind hier aufgewachsen. Doch der Krieg im Irak und der Krieg in Syrien, die Flucht nach Deutschland und leider auch Rassismus in der Gesellschaft hier vor Ort gehören zu ihren frühesten Kindheitserfahrungen. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Mirjam und Hevi, H&M. Und zwar heute werden wir uns mit der Frage, was ist dein wichtigster Ort, beziehungsweise wo ist dein wichtigster Ort, befassen. Und wir fangen damit an, indem wir die Mirjam interviewen. Hallo. So, erzähl mir, was ist für dich ein wichtiger Ort? Diese Frage kann ich nicht genau definieren, denn ich habe viele Orte, in denen ich mich sicher fühle und geborgen fühle. Jedoch sind das keine Orte, sondern sind das zum Beispiel bei mir Menschen und Freunde, Familie, mein Freund und tatsächlich auch einige Orte, wie zum Beispiel die Schule, aber nicht, weil ich mich da sicher fühle, sondern weil ich Schule mag.

Hier eine Einladung in eigener Sache, bietet Radio Continental Drift einen Podcast-Workshop für Schüler und Schülerinnen ab 14 Jahren an. Herzlich willkommen am 21. und 22. März, Freitag, Samstag, bei Fuge in der Oststraße 13. Wir Frauen der Hörbar und der interkulturellen Hammer Interviews, sagen danke fürs Zuhören und auf Wiederhören zur Hörbar am 22. April um 21 Uhr im Bürgerfunk auf der Lippewelle. Diese Sendung und unsere heutige Playlist werden Sie bald über die Webseiten von Fuge, Radio Runde Hamm und Radio Continental Drift finden können. Danke fürs Zuhören. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. We are here, and we are every woman.